Doch dann dauert's nicht mehr lang, denn mir karg schon Zellophan vor meinen Augen. Ich glaub's war nie anders. Keiner versteht doch die anderen. Wir sind angekommen, weggeschwommen, einfach irgendwo hin. Die Langeweile weggejagt an einen Ort von hier. Wir sind angekommen, weggeschwommen, einfach irgendwo hin. Kreise schmiegen sich mit ganzer Kraft in Kurven. Die Haltestellen sind im Moment noch aufgebaut. Doch niemand hätte das mir je zugetraut. Wir sind angekommen, weggeschwommen, einfach Langeweile weggejagt, einen Ort von hier still verlegt. Kann dich hören, wenn man nur betört. Ich schweige und staune von eigenen Willen, bis